Meine Damen und Herren, kommen Sie, staunen Sie, nun mit Folge 100 von A, der Kurzform von Ach. Wie immer gibt es 10 Hinweise interessanter Natur auf eine Person, die interessant ist, aber nicht mehr unter uns weilt. Heute von und mit Jürgen. Also für die 100. Folge habe ich jetzt extra eine Person mit 100 Hinweisen vorbereitet. Wow. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Zeit mitgebracht. Ja, da kommen wir wenigstens mal drauf. Nein, vollkommen Quatsch. Ich war im Urlaub, deswegen habe ich gar nichts vorbereitet. Aber meine Schwester war so nett, mir eine Person vorzubereiten. Und deshalb, weil ich auch im Urlaub war, das ist, ja, egal. Ich war komplett entzückt von der letzten Folge, die deine Schwester für uns gemacht hat. Ja, du, pass mal auf. Ich habe das gerade mal hier in Word kopiert und es sind magere 6 Seiten. Okay. Hinweis 1. Genie und Wahnsinn lagen bei mir nahe beieinander. Und dann sind es noch 6 Seiten, also Hinweis, als das ist. Tja, sei gespannt. Okay. Also dann lese ich lieber ein bisschen schneller. Weißt du, was echt witzig wäre, wenn ich es einfach erraten würde? Ja. Ja. Jetzt wäre die Frage, ist es Louis Stevenson? Nein. Okay. Also der Autor von Die Schatzinsel. Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Deswegen. Ah, okay, ich wusste es nicht. Dieses Genie und Wahnsinn. Aber es war doch Die Schatzinsel auch, oder? Hier, Louis Robert Stevenson. Mm. Nicht? Ja, nein, vielleicht. Da schmeißen sie mit so intellektuellem Durcheinander. Ich bin mir nicht sicher. Ich war mir bis vor einer Sekunde sicher und jetzt schaue ich es nach. Die Schatzinsel. Ich höre Tippen im Hintergrund. Robert Louis Schatzinsel Stevenson. Naja, fast. Andersrum. Robert Louis Stevenson. Ja, natürlich. Ja. Weiß ich doch. Sag ich ja. Habe ich doch gelesen. Sag ich doch. Nicht gewusst. Sag ich doch. Cool. Ich bin mir nur immer unsicher. Wenn mir nicht jemand sofort recht gibt, da kann man mich total verunsichern. Das ist ganz wirklich. Zweitens. Ich war das jüngste Kind eines Gemüsehändlers und dessen Ehefrau. Durch den Altersunterschied von 7 bzw. 9 Jahren zu meinen Geschwistern, durch meine römisch-katholische Erziehung und nicht zuletzt durch mein Äußeres, klein und korpulent, hatte ich eine einsame Kindheit. Der Sohn eines Gemüsehändlers. Das könnte aber Napoleon. Auch so gefühlt jeder. Was, Napoleon? Sein. Ja. Papa war Gemüsehändler? Ja. Du weißt, was weiß ich? Gemüsehändler? Ja. Wollt ihr noch einen Hinweis? Ich habe noch so einen kleinen. Ich war Schüler einer strengen Jesuitenschule, verließ diese mit knapp 14 Jahren und besuchte stattdessen Abendkurse, diverse Handwerkskurse und später für kurze Zeit die School of Engineering and Navigation. Zudem belegte ich Kurse in technischem Zeichnen sowie Kunstgeschichte. Meine Freizeit verbrachte ich großteils mit dem Lesen von Fahrplänen und dem Studium von Stadtplänen und Landkarten. Mit fortschreitendem Alter flüchtete ich mich in Romane, besuchte Theatervorstellungen und ging ins Kino. Außerdem verfolgte ich Gerichtsprozesse. Der Typ, der Brasilia-Architekturt hat. Was? Brasilia, die Hauptstadt von Brasilien? Der hat die ist Architekt, ja auf dem, was? Architektur? Der Architekt von Brasilia. Wie heißt der? Das weiß ich nicht. Dann kann ich dir leider auch den Punkt dafür nicht geben. Aber ist es wirklich? Nein. Nein. Nicht, dass ich wüsste. Also ich weiß nicht, was er noch gemacht hat, aber. Okay. Speer ist zu offensichtlich. Wow. Was denn wow? Ja, ja. Um Architektur aber, geht? Ich würde manchmal gern so ein Zeitmesser, wie lang dauert die Folge, wie viele Hinweise bis Hitler, Speer oder seine Kumpels irgendwie vorkommen? Also ich habe das jetzt gerade nochmal gelesen, ich frage mich, wie du auf Architektur kommst. Hast du nicht gesagt, ich habe Baupläne studiert? Stadtpläne, Fahrpläne. Stadtpläne. Und Fahrpläne. Genau, aber Stadtpläne, weshalb schaut man denn Stadtpläne an? Ja, aber da siehst du auf dem Stadtplan siehst du keine Architektur. Da bin ich mir wiederum gedacht, relativ sicher. Es geht um Stadtplanung. Ja, okay, aber Stadtplanung ist, glaube ich, ein anderes Feld als Architektur. Alles klar, gut. wir haben mich jetzt meine Unwissenheit zu Genüge zu schlau gestellt. Oh nein. So. Meine Kindheit. und auch mein späteres Leben war von Ängsten geprägt. Als ich eines Abends zu spät nach Hause kam, schickte mich mein Vater mit einem Brief zu einem befreundeten Wachmann auf die Polizeistation. Der Wachmann las den Brief, warf mich ins Gefängnis und brüllte mich an, dass es so allen Kindern ergehe, die zu spät nach Hause kämen. Wow! Seitdem, bitte nicht dazwischen quatschen, der Hinweis ist noch nicht zu Ende, ja, danke. Seitdem hatte ich krankhafte Angst vor der Polizei. Ich habe nie Autofahren gelernt, aus Angst von der Polizei angehalten zu werden. Darüber hinaus hatte ich auch Angst vor Hühnereiern. Also da finde ich die Angst vor der Polizei noch relativ rational, wenn ihr mich fragt. Okay, weil die Formulierung so schön war mit dem Leben und der Angst, wäre jetzt meine nächste Frage, ist es denn vielleicht Alfred Hitchcock? Es ist Sir Alfred Hitchcock. Mm. Dominik, ich lasse dir durchgehen, dass du erkältet bist und vielleicht etwas angeschlagen, aber ein bisschen enttäuscht bin ich dennoch. Ja. Erstens bin ich erkältet, das ist viel schlimmer, ich habe Männerschnupfen. So. Und zusätzlich, ja, ich hätte es nicht gewusst zu dem Zeitpunkt. Congratulations an Philipp, der irgendwie auf einem ziemlichen Streak ist. Also aktuell habe ich das Gefühl, dass der alles errät, was nicht bis drei auf dem Baum ist. Ich glaube aber tatsächlich, dass ich viele Sachen eher errate, weil ich einfach so schöne Formulierungen schreiben, wo ich mir denke, so, das schreibt doch keiner so, wenn damit nicht auch eine Anspielung wäre an. Wisst ihr, was ich meine? Aber deswegen muss man ja trotzdem auf den Menschen kommen. Dann. Ja, aber wenn da jetzt einfach nur gestanden hätte, ich litt unter vielen Ängsten, sondern aber dieses, ja, mein Leben war geprägt von, oder Ängste prägt mein Leben, wo ich dann denke so, bei wem ist es denn irgendwie beruflich und irgendwie so, wo schlägt sich das denn so nieder? Deswegen bin ich da jetzt ehrlich gesagt nur drauf gekommen. Wegen diesen Hinweisen wie den Hühnereiern oder dem Vater des Gemüsehändlers. Keine Ahnung, noch nie davon gehört, dass das bei Hitchcock der Fall gewesen sein sollte. Also ich habe ja bei Hinweis 1 noch gedacht, ob ich den mal hier eigenmächtig noch nach hinten schieben soll, weil ich da schon Angst gehabt hätte, dass der Dominik mir hier wieder bei Genie und Wahnsinn lagen bei mir nahe beieinander sofort mit Hitchcock um die Ecke kommt. Wenn er hier seine Schauspielerinnen drangsaliert hat. Soll ich euch den restlichen Roman noch vorlesen? Ja, gern, weil tatsächlich kann ich mit dem ersten noch nichts anfangen. Ich kenne zwar auch diese Story von, dass er da Schauspielerinnen drangsaliert hat, bis die wirklich Angst hatten. Aber das würde ich jetzt eher, in Richtung vielleicht, also schwierig, aber als Wahnsinn würde ich das jetzt vielleicht nicht titulieren, sondern eher anders. Ich glaube, der ist schon ein bisschen als crazy und durchgeknallt bekannt. Ah ja, okay. Fünftens, ich trug in der Öffentlichkeit ausschließlich Anzüge, selbst in größter Hitze. Das war Teil meiner bewussten Selbstvermarktung, dank der ich heute zu den bekanntesten zeitgeschichtlichen Persönlichkeiten zähle. So verstand ich es ein Leben lang als Sonderling und als zu makaberen Scherzen aufgelegter Gentleman, Gourmet und Snob aufzutreten. Bereits früh führte ich ein stilisiertes Selbstporträt als Logo ein, das bis heute bekannt ist. Ich gründete eine Gesellschaft, die ausschließlich dafür zuständig war, für mich und meine Person Öffentlichkeit Arbeit zu betreiben. Später hatte ich dafür eine Künstleragentur. Ach man, das wusste ich zum Beispiel nicht. Ja, da steckt auch einiges drin, was ich noch nicht wusste, ja. Ja, vor allem, das nimmt ja wirklich einiges eigentlich schon vorweg, was heute Agenturen und Ähnliches für Stars, so einen Personenkult auch ganz bewusst aufbauen. Aber für Regisseure? Ja. Naja, ich würde sagen, bei Regisseuren ist es dann In dem schon, Ausmaß? Naja, da würde ich definitiv sagen, da steht schon wirklich immer eher das Werk oder so die Eigenheiten oder Skurrilitäten der Werke im Mittelpunkt. So ein, ja, schon wieder ein Twist à la M. Night Shyamalan. Ja, oder genau. Aber tausend Expressionen à la, na, wie heißt der? Emmerich. Danke, Emmerich. Nein, du meintest Bay. Aber Ja. Emmerich tut's auch. Ja. Aber so sein Konterfei als Logo und so. Also ich meine, wer auf so einem Niveau hat es, glaube ich, ja, vor allem der Regisseur, Kategorie, ne? Keiner mehr gemacht. Das stimmt, ja. Privat führte ich ein von außen betrachtet ruhiges Leben. 54 Jahre lang, bis zu meinem Tod, war ich mit Alma Revel verheiratet, die für mich zum katholischen Glauben konvertierte. Zur Zeit der Hochzeit waren meine Frau und ich in etwa gleich bekannt. Trotzdem fungierte sie in der Heiratsurkunde und von da an nur als ohne Beruf, obwohl sie bis zuletzt meine engste Mitarbeiterin und Beraterin blieb. Zwei Jahre nach der Hochzeit kam meine Tochter Patricia auf die Welt. Ich legte extremen Wert auf Ordnung. Als gläubiger Katholik besuchte ich zudem regelmäßig die Messe. In Interviews in betrunkenem Zustand beschimpfte ich meine Frau schon mal wüst und betrachtete mich nicht als glücklich verheiratet. Wow! Also da hätte ich halt mal irgendwie 7 Hinweise draus gemacht. Das habe ich ja noch nie gehört. Ach krass. Habe ich auch noch nie gehört. Aber ich kapiere nicht ganz, seine Frau war genauso bekannt wie er? Als sie geheiratet haben, ja. War sie Schauspielerin oder was war sie denn? Oder war er einfach noch überhaupt nicht bekannt? Ja, sie hat, glaube ich, auch im Bereich Film gearbeitet. Was genau, kann ich dir jetzt so spontan nicht sagen. Aber die haben ja da zusammengearbeitet, später auch. Also ich denke, dass sie vorher auch schon im Bereich Film unterwegs war. Mitarbeiterin und Beraterin. Tja, das kann mal alles sein. Ich google das mal. Google die, Google da, Google ist für alle da. Sie war britische Drehbuchautorin und Filmeditorin. Na schau her. Ah. Konnte was. Siebtens. Beruflich umgab ich mich gern mit dem Frauentyp kühle, unnahmbare Blondine. In meinen späteren Jahren wurde ich im Umgang mit diesen Frauen immer obsessiver. Ich mischte mich in deren Privatleben ein und unternahm in einigen Fällen Annäherungsversuche. Eine der Frauen sagte Jahre später, ich wäre eine reiche Frau gewesen, wenn es damals ein Gesetz gegen sexuelle Belästigung gegeben hätte. Und wow, Alter, er hatte einen extrem traurigen Charakter. Meine Vorliebe für Blondinen erklärte ich einmal wie folgt. Ich finde, die englischen Frauen, die Schwedinnen, die Norddeutschen und die Skandinavierinnen sind interessanter als die Romanischen, die Italienerinnen und die Französinnen. Der Sex darf nicht gleich ins Auge stechen. Eine junge Engländerin mag daherkommen wie eine Lehrerin, aber wenn sie mit ihr in ein Taxi steigen, überrascht sie sie damit, dass sie ihnen in den Hosenschlitz greift. Was? Was geht denn? Das war ein interessantes Zitat. Okay. Ach, ja, also wundert mich jetzt aber nicht, weil von dem Herrn Hitchcock hat man wirklich schon viel Schlimmes in der Richtung gehört. Aber das Zitat ist mir trotzdem neu. Echt, mir war das null, also mir war diese, ich transaliere eben die, insbesondere die Darstellerinnen, die Angst haben sollen am Set dermaßen, bis die wirklich Angst haben, das ja, aber die anderen Sachen waren mir nicht bewusst. Ich möchte das gerne mal im Original lesen, dieses Zitat. Das finde ich spannend. Das wäre so geil, wenn es einfach komplett anders wäre. Schon allein die Übersetzung für Hosenschlitz würde mich interessieren. Achtens. Eine Biografie zeigt mich als Mann, der ein unausgelebtes Leben mit einem durch Fresssucht erworbenen Speckpanzer abschirmte. In trüben Zeiten wog ich bis zu 150 Kilo. Und der seine Probleme mit Alkohol betäubte, vom exquisiten Rotwein bis zum Wodka pur, vor allem aber mit Cocktails vor, zwischen und nach dem Essen. In meinem Büro gab es Verstecke für die diversen Alkoholflaschen. Ich war ein Scherzbold, schoss aber oft übers Ziel hinaus. Meine komischen Einfälle auf Kosten anderer waren nicht nur geschmacklos, sie waren oft auch inhuman. Gott, ey. Kennt ihr, weil wir es gerade von Alkoholflaschen hatten, da gibt es auch so eine ganz, ganz schlimme Werbung. Kennt ihr Dominik? Wow. Nee, von Orson Welles, wo er für so ein, ich glaube, für so ein Brandy oder sowas Werbung macht. Kennt ihr diese Videoaufnahmen? Aber ist das nicht irgendwie so eine japanische Dings? Ist das nicht, hat er nicht so richtig Klischee-Werbespots gemacht, die später dann parodiert wurden in anderen Ländern? Das kann sein. Hat Orson Welles nicht irgendwie richtig krasse Werbespots? Also bei der sitzt er mit einer Frau und einem Herr in so einem Restaurant und beschreibt er die Vorzüge von diesem ja, alkoholischen Getränk, welches auch immer war, und ist halt offensichtlich einfach total voll. Und das ist echt absurd, wenn du, also der setzt auch immer wieder neu an in neuen Takes und es wird immer nur noch schlimmer, hast du das Gefühl? Und dann haben sogar Leute da schon so, also nicht Autotune, sondern so ein Harmonizer drüber gelegt, der dann wie so Musik aus der Sache macht. Das ist so eine traurige Absurdität, hat dieses Video. Das klingt absolut fantastisch. Ja, ich schick's dir. An der Stelle empfehle ich übrigens Fleabag auf Amazon Video. Das ist eine ganz tolle Serie. Was ist das? Also ich bin ja großer Fan von BoJack Horseman und wie ich weiß, du oh, auch. Ja. Und wenn du BoJack Horseman mochtest, wirst du Fleabag auch mögen. Ist eine Realserie auf Amazon Video, quasi eine relativ beschädigte emotional mit 30erin oder Anfang 30erin in London. Und das hat nur 2 Staffeln mit 5 Folgen, 30 Minuten, also das ist extrem überschaubar. Aber halt auch diese Mischung aus bitter und süß, die BoJack Horseman schon so geil gemacht hat, ist da auch extrem präsent. Mm. Klingt gut. Hier. Ja. So, ich habe jetzt nebenher mal einen Artikel mit den 15 wichtigsten Alfred Hitchcock-Quotes gescannt und das war nicht dabei. Unfassbar. Ist halt auch die Frage, ob das diejenigen sind, für die sein Machen steht oder eher für seine Person dahinter. Und in der Historie, wenn nicht eine Person, wie soll man sagen, es ist ja immer eine Frage vom Kontext, wie man eine Person im Nachhinein bewertet und wie die nächste Generation darüber denkt. Aber in so einem Zusammenhang stehen ja dann oft eher die Film- und die Arbeitszitate im Mittelpunkt, anstatt solcher, ja, wilder Aussagen. Ja, das haben wir ja schon öfter gehabt, ne? Ob man das Werk eines Künstlers von seiner Person trennen kann oder nicht, oder sollte oder nicht. Neuntens. Dennoch war ich unbestritten ein Meister meines Faches und hatte großen Einfluss auf andere. Ich etablierte die Begriffe Suspense und MacGuffin. Das war mal ein kurzer Hinweis. Also, wird erklärt, was ein MacGuffin ist, weil das weiß nicht jeder. Dann erklär es doch bitte, Dominik. Also, Suspense ist halt quasi einfach die Anspannung und so, keine Ahnung, wenn du halt im Zweifel bist, ob Mord jetzt passiert ist zum Beispiel, so Fenster zum Hof, da ist ja oft lange, lange Zeit unglaublich überhaupt, was passiert ist. Oder diese Art von Anspannung. Um da gleich ein bisschen reinzuwerfen, das Paradebeispiel, das ja immer genannt wird, und vielleicht kannst du mir helfen, in welchem Film es ist, wo man als Zuschauer sieht, wie eine Person eine Bombe unter einem Tisch im Café platziert und dann sitzen da 2 Leute und essen. Ja, dass der Zuschauer mehr weiß als der Protagonist in dem Fall. Ja, das glaube ich, trifft es auch ganz gut. Und ein MacGuffin ist ein Motiv in einem Film, das die Handlung vorantreibt, das aber quasi im Geheimen bleibt. Also, das niemals aufgeklärt wird, was es ist. Das exemplarische Beispiel, was die meisten Inhalt von euch kennen. Inhalt des Koffers bei Pulp Fiction. Genau so ist es. Das MacGuffin. Das treibt die Handlung voran. Du hast einen goldenen Schein, aber du weißt nie, was es war. Moment. Also die ominöse Handlungsvorantreibung. Ich habe immer gedacht, der MacGuffin wäre ein beliebiger Gegenstand, den man irgendwie nachjagt, der aber beliebig auch irgendwas anderes sein könnte. Naja, dadurch, dass er nicht definiert ist, was das ist, kann es ja alles andere sein. Okay, genau. Da hast du recht, da hast du recht. Also sowas wie, wenn du sagst, du bist auf der Jagd nach, keine Ahnung, dem goldenen Amulett und in dem Film findest du dann Freunde und also wie bei so einem typischen Action-Film und dann am Schluss kommt der Bösewicht nicht damit davon, sondern du schaffst es irgendwie noch, das zu retten. Dann wäre es eigentlich völlig egal gewesen, ob das jetzt ein goldenes Amulett ist oder ein alter Schuh, weil es geht ja nur darum, irgendwie einem Gegenstand nachzujagen, weil der die Handlung null Rolle spielt, außer, dass er da ist und dem Leute hinterherrennen. Ich überlege jetzt gerade, ob ein roter Hering nicht auch fast das Gleiche ist. So ein roter Hering ist doch auch was man irgendwie so sinnlos hinterherjagt. Ich glaube, dass ein roter Hering was ist, was dann auch wirklich sinnlos ist. Genau, der soll ja in die Irre führen. Das ist ja dieses typische wenn du ein Point-and-Click-Adventure spielst, dann bekommst du 3 Gegenstände. Einen abgestandenen Orangensaft, einen ausgetretenen Schuh und ein Taschenmesser. Und das Taschenmesser benutzt du das ganze Spiel nicht und du denkst dir die ganze Zeit, oh, das Taschenmesser, das muss mega nützlich sein. Aber es ist einfach nur da, um dich abzulenken oder auf eine falsche Fährte zu führen. Ja, wenn kein Gummihuhn mit Enterhaken dabei ist, dann ist es kein richtiges Adventure. Korrekt. 10. Ich war 6-mal für den Oscar nominiert, 5-mal für die beste Regie, 1-mal als Produzent für den besten Film. Ich ging 6-mal leer aus. Einer meiner Filme, bei dem ich Regisseur, aber nicht Produzent war, gewann den Oscar als bester Film. Ich habe 2 Sterne auf dem Hollywood Walk of Fame in den Kategorien Film und Fernsehen. Ich erhielt zahlreiche Preise, 2 Ehrendoktorwürden und mehrere Auszeichnungen für mein Lebenswerk, darunter einen Golden Globe. Am 3. Januar 1980 wurde ich von Königin Elisabeth II. Zum Knight Commander des Order of the British Empire ernannt. Man kann mehrere Sterne haben. Jetzt haben wir es wieder mit den Sternen. Ja. Diesen Fall hatten wir das letzte Mal nicht diskutiert. Offensichtlich, man kann mehrere Sterne haben. Ah ja. Es gibt offensichtlich Filmsterne und Fernsehsterne. Okay. Total verrückt. Diese Sterne, das ist genauso wie Berater. Das ist oftmals, das ist so ein typischer Fall von mehr Schein als Sein. Ja. Mehr Bresche als Dresche. Nein, das war was anderes. Was, Berater, hast du gerade einen gesamten Berufsstand verunglimpft? Naja. Let's proceed. Nein, keine Ahnung. Berater, so, du kannst statt Berater auch Coaches nehmen. Das ist genauso. Nein, das ist zu allgemein gefasst. Aber so, übrigens, so namhafte Podcast-Coach. Berater. So, nicht Coaches an sich, sondern ich meine jetzt so, keine Ahnung, wie heißt denn diese ganz großen Beratungsfirmen? Wie heißen die denn? Die haben doch einen eigenen Namen. Consulting-Firmen, so, keine Ahnung. Das halt die. Ich sag nicht, dass das keinen Mehrwert bietet, was sie quasi tun. Ich sag nur, dass das halt einfach der große Name ist, der gezahlt wird in den allermeisten Firmen. Ja, aber das manchmal will man ja gar nicht mehr. Manchmal ist es einfach ja genau jemand, das, was man möchte. Kann. Viel Geld für was ausgeben, das man dann halt deswegen benutzt. Du, ich kann da ein tolles Beispiel bringen. Ich habe jahrelang versucht, mir mit irgendwelchen Apps oder Online-Diensten oder Handy-Apps oder irgendwas To-Do-Listen anzulegen und es mal sinnvoll mein Leben zu ordnen mit To-Do-Listen. Ich habe es nicht hinbekommen, bis zu dem Moment, wo ich mir eine To-Do-App für 50 Euro gekauft habe. Seitdem bin ich der penibelste To-Do-Listen-Führer, den du dir vorstellen kannst. 50? Ja, und das hat allein... Also gut, das ist wirklich eine gute App, ja. Die kommt meiner Art, wie ich mich organisieren möchte und wie ich denke, sehr entgegen. Aber der einzige Umstand, warum ich die wirklich benutze, ist, weil die scheiß teuer war. Fängt die mit O an? Nein. Ah, okay. Dann ist wie heißt sie denn? Darf ich das sagen? Oh ja, bitte. Sie heißt Things. Things ist so teuer. Ach krass, ja. Wusste ich gar nicht. Ja, aber ist toll. Das ist wirklich toll. Also die ist wirklich toll. Okay. Vor allem, weil sie so teuer ist. Ja, aber blöd gesagt, wenn es das ist, was dich motiviert, die Dinge zu tun, die du tun musst und die du sonst aufschiebst. Genau, das wollte ich damit sagen. Sind es billige 50 Euro, blöd gesagt. Nein, das sind teure 50 Euro. Aber wenn du jetzt sagst, die sind billig, dann benutze ich sie vielleicht nicht mehr. Ja? Geht mir das nicht, günstig hier. Die war teuer, ja? Ja. Die war viel zu teuer. So. Was zahlst du mir, damit ich dir die jetzt nicht nehme? Nix. Dann wird es ja noch mehr wert. Ich gebe dir höchstens noch den Zusatzhinweis, über eine halbe Seite erstreckt. Oh, gerne. Zusatzhinweis für alle, die noch auf der Leitung stehen. Ich wurde am 13. August 1899 in Leytonstone, England, geboren und starb am 29. April 1980 an Nierenversagen in Los Angeles, Kalifornien. Ich war Filmregisseur, Drehbuchautor, Filmproduzent und Filmeditor. Ich siedelte 1939 in die USA über und nahm am 20. April 1955 zusätzlich die amerikanische Staatsbürgerschaft an. Mein Werk umfasst 53 Filme und gehört, gemessen am Publikumserfolg sowie der Rezeption durch Kritik und Wissenschaft, zu den bedeutendsten der Filmgeschichte. Mein Genre war der Thriller. Charakteristisch die Verbindung von Spannung mit Humor. Die wiederkehrenden Motive meiner Filme waren Angst, Schuld und Identitätsverlust. Mein Spitzname war Hitch, mein Name Sir Alfred Hitchcock. Mhm. Was also, ich jetzt fast noch vermutet hätte, dass noch als Hinweis kommen würde, wären diese Cameos von ihm. Dann wäre es ja offensichtlich. Ja, hast du wahrscheinlich recht. Dann hätte sogar ich erraten. Also das Schreiben liegt offensichtlich ein Stück weit doch in der Familie. Aber hallo. Kudos an deine Schwester. Und jetzt muss ich euch auch mal direkt fragen, welche Hitchcock-Filme habt ihr schon gesehen? Und wenn es sehr viele sind, welche sind eure Favoriten? Oh, da kann dir der Dominik eine Geschichte erzählen. Ich glaube, der Kollege Weißmann adressiert gerade das Publikum, aber der Herr Kraus und ich haben auch eine Hitchcock-Vergangenheit. Wirklich? Ich habe mich umgedreht gerade und ich blicke auf die Hitchcock-Box. Ah, okay. In einfacheren Zeiten, als mir noch wichtig war, dass ich quasi als Cineast alles gesehen habe, was man so sehen sollte und müsste, waren wir beide uns einig, dass da auf jeden Fall Hitchcock auch dazu gehört und dass der Herr Kraus da auch Interesse hätte. So, was wir getan haben ist, in Zeiten, wo man noch Gen UK schielte für günstige DVD-Preise, so lange ist es schon her, uns eine Hitchcocks-Box zu kaufen. Du kannst es auch nicht richtig aussprechen. Hitchcock. Und Der IMDb höchst geratete Film, den wir als erstes nachgeholt hatten, war Vertigo. Und wir waren extrem verstört danach, weil wir partout nicht kapiert haben, was da so passiert in dem Film. Ja, und vor allem das Ende, das verfolgt mich bis heute. Also vielleicht haben wir es irgendwie, waren die Erwartungen zu überzogen an einen derart alten Film, der so fantastische Kritiken hat, oder wir haben an der entscheidenden Stelle ein Bier aufgemacht, aber irgendwie fanden wir das doch recht wirr, was da passiert. Wir haben an dem Tag dann relativ viel FIFA gespielt, ich kann mich noch erinnern. So als Kompensation, oder? Aber ja, dann so zwischendrin jetzt so. Jetzt wirken wir echt gerade wie die letzten Gehirnapotierten. Wir haben nicht kapiert, was da passiert ist, haben wir Fußball gespielt. Das stimmt. Ja. Tja, vielleicht ist es nah an der Wahrheit. Ja, aber nee, tatsächlich ist ja das Fenster zum Hof oder Psycho oder so, das sind ja also auch wirklich heute noch echt spannende und sehbare Filme, zumindest absolut. Einmal, ja. Aber Vertigo ist einfach so sinnlos und hirnrissig und unlogisch. Und außerdem ist die ganze Geschichte schon im Titel versteckt. Ist irgendwie blöd. Ja. Ich habe gesehen Psycho, die Vögel und ich will gerade North by Northwest. Wie heißt denn der auf Deutsch? Der dritte Mann? Nee, der unsichtbare Dritte? Nee, oder ist das der? Nee. Ich bin mir plötzlich nicht mehr ganz so sicher. Das ist diese Spionagesache. Der unsichtbare Dritte heißt das. Schon, ne? Ja. Und ich finde auch, die Filme funktionieren wunderbar heute noch, aber sie haben ein großes Problem. Durch die ganzen popkulturellen Anspielungen da drauf kennt man eigentlich überall schon die Spoiler und worum es geht. Also sowas wie bei Psycho, die Auflösung, die hat man halt 100.000 Mal parodiert schon gesehen. Und außer man hat sich irgendwie von sämtlichen Medien abgeriegelt in irgendeiner Form, wie auch immer das funktioniert, kennt man halt schon den großen Twist. Und das macht halt schon etliches kaputt. Auflösung, ich glaube, das war richtig krass im Kino, als man das erste Mal gesehen hat. Die Auflösung von Psycho wusste ich nicht vorher. Das habe ich wirklich? Die habe ich noch nicht 100.000 Mal irgendwo parodiert gesehen. Aber, also, Philipp, ich darf an der Stelle einen Geheimtipp loswerden. Und zwar The Rope. Ich weiß gar nicht, wie der auf Deutsch heißt. Ich gucke mal kurz nach. Heute schau mal eigentlich ganz schön viel nach. Sollte man nicht einreißen lassen. Ach, wahr. Genau, The Rope ist auch ein Film von Hitchcock, das ist einer seiner früheren Werke. Und da ist es so, dass du sehr, sehr schnell weißt, was passiert ist und wer der Mörder ist. Und das Geheimnis Cocktail für eine Leiche. Ja, der wurde mir empfohlen. Ach, ja. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Der ist wirklich super. Den kannst du garantieren. Also ich habe den im Studium angeschaut, aus dem Grund, den ich gleich nennen werde. Und genau, also die Spannung ist weniger, es ist mehr das, wie man dann am Schluss quasi, ob und wie man den Täter überführt, der offensichtlich am Anfang schon gezeigt wird. Das ist ein bisschen wie bei Columbo. Und der große Clou von Cocktail für eine Leiche ist, dass der in 2 Takes gedreht wurde. Also du hast ja bisweilen Filmszenen, so keine Ahnung, Alfonso Cuarón, was neulich Roma hat, dass du ganz lange Szenen hast, die mit einem Take gemacht wurden. Und es gibt ganz, ganz selten in der Geschichte quasi Filme, die in einem Take gemacht wurden. Was ich zum Beispiel sehr empfehlen kann, ist Victoria, ein Film, der meines Erachtens ein bisschen untergegangen ist, der gab es lange auf Netflix, müsst ihr mal gucken, ob es den immer noch gibt. Der ist unfassbar gut und der ist in einem einzigen Take gemacht, mit Schießerei am Schluss und Treppen gehen und sonst wie, wo du denkst, oh mein Gott, wie kann das jemals gehen? Also wirklich unfassbar. Und bei The Rope ist es so, dass es in 2 Takes ist und der einzige Grund, warum das 2 Takes sind in 1:20, ist, dass damals die technische Limitation da war, dass du auf Film gedreht hast und einen Film maximal 60 Minuten quasi fassen konnte. Also wirklich deswegen haben der Rollenlänge. Sie haben eine einzige natürliche Blende, wo sie quasi die Kamera auf schwarz gehen lassen, auf eine Couch oder so und danach halt eine neue Rolle aufgespannt haben. Also super interessant, das auch in dem Zusammenhang zu betrachten. Ja, ist spannend, aber es wirkt tatsächlich deswegen auch so ein bisschen wie so ein Theaterstück halt. Ja, ist ein, ist ein Bühnenstück. Ja, genau. So. Aber also dieser Victoria, den ich genannt habe, den Film, das ist ganz und gar nicht so. Also da denkst du ja, oh mein Gott, wie geht das überhaupt? Und da kann ich jetzt direkt wieder einen Anschluss zu einer Podcast-Empfehlung machen. Und zwar, es gibt einen wunderbaren Podcast von Gimlet Media, der heißt, mir fällt der Titel gerade nicht ein. The One Take Podcast. Ja, es gibt eine Folge davon, in der sucht ein, sozusagen der Reporter, einen Schauspieler, einen russischen Schauspieler beziehungsweise auch Musiker auf, der eben in so einem Stück oder besser in einem Film mitgewirkt hat, in so einem One-Take aufgenommen wurde. Denn der Regisseur hat früher mal Filmkritiken geschrieben und darin hat er erwähnt, oder ihm ist damals wahnsinnig aufgefallen, dass in diesem Wahnsinnsstück, das, ich glaube, die Geschichte Russlands erzählt, ein Typ einmal in die Kamera guckt, dass das für ihn ja den Film so kaputt macht. Und deswegen bereist er den dann, beziehungsweise bequatscht ihn, er macht ihn ausfindig und redet mit ihm und er so, ja, nö, bereue ich eigentlich nicht. Und dann ist eigentlich die Folge zu Ende. Weil er die ganze Zeit so ein, ja, und wenn ich den damit konfrontiere und der hat bestimmt schon ein schlechtes Gewissen, dass er so ein Meisterwerk zerstört hat. Und dann redet er auch nochmal mit dem Regisseur, der auch sagt so, er wird es nicht nochmal neu machen. So ein Quatsch irgendwie, was hat denn der für seine Idee? Und eigentlich am Schluss erfahren wir ja durch diese ganze Sache fast mehr über den Macher von dem Podcast, der eben damals diese Kritik auch geschrieben hat, als über die Personen, die den Film gedreht haben oder eben dieser eine Typ, der kurz versehentlich in die Kamera geguckt hat. Heavyweight cool. War der Name des Podcasts. Das erscheint mir ein Red Herring zu sein. Heavyweight hast du schon mal empfohlen, Philipp. Ja. Da sind Mist. Wir wieder. Wir müssen jetzt hier den Deckel drauf machen. Ja, das klingt doch gut. Gute Nacht. Gute Nacht. Das war doch eine wunderschöne Folge 100. Auf die nächsten 100. Tschüss. Tschüss.